James Bond, keine Zeit zu sterben. Dieser Film hat mich emotional wirklich berührt. Der maskierte Oberschurke Lucifer Souffer spricht, als hätte er schwer einen durchgezogen. Ist Mr. White zu Hause? Nachdem Mr. White seine Familie getötet hat und er alt genug ist, alleine in sein Schnüffeltuch zu wischen, revanchiert er sich mit einem Höflichkeitsbesuch bei Whitey in der norwegischen Botanik. Intelligenterweise hat er nicht recherchiert, ob der Hausherr überhaupt anwesend ist und muss sich deshalb mit dessen betrunkener Frau und dessen Tochter Madeleine zufrieden geben. Ich hab gesagt, er ist nicht ihr. Ich weiß. Dann stellt sich heraus, dass er doch wusste, dass Whitey nicht da ist, also hätten wir auf den geistreichen Dialog auch verzichten können. Nun ist der kleine Hosenbuber so verwirrt, dass er die betüdelte Mutter tötet, sich von der Tochter niederschießen lässt, was für ein Opfer, und das Mädchen am Ende irgendwie rettet. Das macht genauso viel Sinn, als würde ich versuchen, meine Buchstabensuppe mit Algebra zu lösen. Der Wahnsinn, den er daraufhin entwickelt, ist, psychologisch solide, auf das Schwachsinnigkeitssyndrom zurückzuführen. In der Gegenwart schwimmen Madeleine und Bond durch die sieben Weltmeere, treffen dabei einen Wal, der sich durch sein unhandliches Format auszeichnet und werfen sich bescheuerte Phrasen an den Kopf. Kannst du schneller fahren? Was wird da verbrannt? Geheimnisse. Die beiden vögeln sich durch Matera und genießen das Leben, doch irgendeine winzige Kleinigkeit scheint nicht zu kombinieren. Madeleine möchte, dass Bond mit Vespa und vielleicht auch mit den zahlreichen Morden seiner Karriere abschließt und unser Agent hegt langsam den Verdacht, dass seine Kirschblüte ein kleines Geheimnis hat. Eine Frau, Tochter eines Top-Agenten von Spectre, hat ein Geheimnis. Ich glaube, er ist da einer ganz heißen Sache auf der Spur. Am nächsten Tag besucht Bond Vespers Grab und meint dort: Ich vermisse dich. Ich krieg die Krise. Vesper hat Bond absichtlich betrogen. Alle anderen Doppelmöpse waren ehrlicher zu ihm als Vesper, aber genau die liebt er auf ewig. Just in diesem Moment explodiert ihr Grab, was während Bonds Trauer eher ungünstig erscheint, und Schergen greifen an. Später erfahren wir, dass sie schon seit 4 Teilen warten mussten, weshalb es mich nicht wundert, dass sie sauer sind. Die Explosion sollte Bond ganz offensichtlich nicht töten, weshalb es unglaublich viel Sinn macht, dass Spectres Schergen nun wie bescheuert auf ihn und Madeleine ballern. Die Kompetenz dieser Vereinigung liegt wie immer auf überschaubarem Niveau und über den stereotypischen Schurken mit Glasauge erspare ich mir jeglichen Kommentar. Auf alle Fälle meint der Bösewicht, dass Madeleine angeblich zu Spectre gehört. Wenn ein Haustürverkäufer an meiner Haustür meint, dass ich unbedingt eine Haustür benötige, glaube ich ihm das ja auch nicht einfach so, da ich ja offensichtlich eine Haustür besitze. Die eine Frau, die Bond wirklich betrogen hat, liebt er noch immer, aber bei Madeleine reicht es, wenn die Bösen ihren Namen auf einen Stein schreiben und ihm diesen dann auf den Zeh werfen. Nun keimt die hinterhältige Essenz des Zweifels in unserem Helden auf und er stellt seine treue Prinzessin zur Rede, die jedoch schweigt. Selbst schuld. Wie wäre es mit einem kurzen: Luzi, der alte Schlawiner, hat meine Mutter getötet, mich gerettet und ist nun der Antagonist. Doch die holde Maid hat sich im Kugelhagel nicht ordentlich artikuliert und so schickt sie Bond in die Botanik. Du siehst mich nie wieder. Dass sie ihm gerade ein Geheimnis verraten wollte und sich nun auch noch wehmütig auf ihr Bäuchlein greift, ist unserem Hans Dampf auch kein ausreichender Hinweis. Hatte diese Frau vielleicht sogar 2 Geheimnisse? Eine mysteriöse Spezies. Einige Jahre später überfallen Spectres Panzerknacker ein britisches Labor und stehlen das Herakles-Projekt. Dieses heißt wahrscheinlich so, weil der liebe Herkules irgendwann auch wahnsinnig geworden ist. Die Handlung spielt im restlichen Film im Hintergrund Findet Waldo, wozu ich mir jeglichen weiteren Kommentar erspare. Der Wissenschaftler Waldo wird von seinen Kollegen übelst gemobbt, woraufhin die einzige Reaktion nur Massenvernichtung sein kann, weshalb er unseren kleinen, etwas langsam sprechenden Antagonisten hilft. Die Gruppe entkommt durch ein Gadget, welches einige Fragen zurücklässt. Man wirft eine Bombe in einen Liftschacht, anstatt den Aufzug zu verwenden, die dabei Magneten in die Seitenwände dübelt und unten, warum auch immer, explodiert. Dann springt man mit einem Magnetoanzug und fällt voll auf den Allerwertesten. Und so kann man jedes Gebäude problemlos verlassen. Blofeld ist seit dem letzten Teil in einem Hochsicherheitstrakt eingesperrt und spricht nur mit seiner Psychiaterin und Bond ist inzwischen pensioniert. In seinem wohlverdienten Ruhestand wird er von Felix und einem gewissen Logan besucht und von der neuen 007 abgeschleppt, die ihm ihre geile Nummer zeigen möchte. Ich bin 007. Die Kleine könnte kaum unsympathischer geschrieben sein. Bond kooperiert mit Felix, besucht eine Party von Spectre und crasht diese mit der CIA-Agentin Paloma. Ist das ihr Zimmer? Das ist ein Weinkeller. Die ist wirklich lustig geschrieben. Blofeld leitet die Veranstaltung problemlos aus dem Hochsicherheitstrakt und möchte nun Bond in der Mitte seiner Getreuen mit einem speziell auf unseren Helden programmierten Virus töten. Das ist ja wie mit Atomraketen auf Auberginen zu schießen. Wie wäre es mit einer gepflegten Kugel in den Kopf, mein Bester? Doch unser lieber Waldo programmiert das Virus auf alle Mitglieder von Spectre um und so wird die Party vorzeitig beendet. Nach so vielen Jahren, in denen ich mich immer wieder darüber beschwert habe, dass Blofeld seine eigenen Agenten tötet, hat er es nun geschafft, sogar seine ganze Organisation auszulöschen. Die Vereinigung Gott bitte wirf Hirn vom Himmel, aber reichlich, gratuliert herzlich. Nun suchen alle Waldo, wobei Bond so ganz nebenbei wieder mal für die USA und sogar gegen seine Regierung arbeitet. Er findet schlussendlich Waldo und flieht mit ihm, doch lässt Paloma leider zurück. Hier verlasse ich sie. Auf Wiedersehen. Das ist schade. Er bringt unseren Waldo auf ein mir vollkommen unbekanntes Schiff zu Felix, der wieder einmal nicht die Bohne geholfen hat. Ich denke, du suchst Ausreden, damit du mir nicht helfen musst. Wir erfahren, dass es sich bei Herakles um ein auf DNA programmierbares Virus handelt. Sobald die programmierten Nanobots im Blut irgendeines Menschen sind, kann das Virus nicht mehr getilgt werden, verbreitet sich und tötet irgendwann die Zielperson und alle Blutsverwandten. Das ist so ziemlich die schlimmste Waffe, die wir uns heutzutage vorstellen können, da man damit sogar im befreundeten Gebiet zielsicher Massenvernichtung betreiben kann, ohne sich selbst zu gefährden oder seinen Vorgarten zu verwüsten. Der geneigte Führer oder Terrorist kann in aller Ruhe überlegen, welche Genetik ihm nicht in sein Weltbild oder zu seiner Nase passt. Da fragt man sich doch, wer im Bond-Universum so eine teuflische Waffe erschaffen hat. Ganz einfach. Es war M. Und so wird gegen Ende dieser Pentalogie der Chef des britischen Geheimdienstes mal ganz nebenbei über Oppenheimer, Hiroshima und unserem lieben Adolf gestellt. Doch er meint trocken. Sie war niemals als Massenvernichtungswaffe geplant. Na dann ist es ja kein Problem. Ey, was haben die geraucht? Logan ist der Verräter und entkommt mit Waldo vom Schiff, während Felix stirbt. Und Bond mit einem Schlauchboot flieht. Der ist sauer. Oder sind sie kleiner geworden? Und beschließt M zur Perfektion der biologischen Kriegsführung zu gratulieren. Jemand anderen arbeitet. Ich dachte, ihr seid... Mein Gott, Sie sind heute aber durstig. Dieser meint... Falls es ein Fehler war, dann stehe ich dafür gerade. Falls... Er stellt in Frage, ob die Erfindung einer Massenvernichtungswaffe, mit der man genetisch aussortieren kann und die in die Hände eines Terroristen gefallen ist, ein Fehler war. Was zur Hölle haben sich die Schreiber gespritzt? Düngemittel? Wer würde schon behaupten, dass das kein Fehler war? Außer vielleicht die AfD. Nun findet Q auf Waldos Chip die DNA-Daten von allen wichtigen Personen der Menschheit. Sogar M kommen langsam dezente Zweifel und er setzt Bond wieder ein. 00 was? Dieser versucht, über Blofelds Psychiaterin an ihn heranzukommen, die niemand anderes als Madeleine ist. Herr im Himmel, jetzt habt ihr es tatsächlich geschafft, dass ich mich leicht echauffiere. Nachdem Blofeld Madeleines Vater rekrutiert hat, sie beim Mord ihrer Mutter zusehen musste, mit Jauchengrubenpsychologie überlebt hat, sich von ihrem Vater abgewandt hat und zusehen musste, wie Blofeld ihren geliebten James gefoltert und ihre Beziehung geschrottet hat, wird sie anschließend seine Psychiaterin? Wer schreibt in Hollywood Drehbücher? Eva Braun? Oh, es muss schön sein, einen alten Freund so regelmäßig zu treffen. Lucifer, der alte Botaniker und Kiffer. Fingerhut. Wunderschön. Sucht Madeleine in ihrer Praxis auf, bedroht ihre Tochter und zwingt sie als einzige Zugangsberechtigte, Blofeld mit dem Virus zu töten. Sie trifft sich ganz entspannt mit Bond und überträgt das Virus auf ihn, kurz bevor er ein enges Gespräch mit unserem vergangenen Antagonisten führt. Dieser meint: Madeleine hat gar nichts getan, das war alles ich. Ausnahmsweise erkennt sogar er, dass die Auslöschung seines geheimen Buchclubs nicht zu seinem Vorteil gereicht und offenbart: Ja, Kuba war eine Enttäuschung, das stimmt. Que se puis. Blofelds Scherge hat also überraschenderweise Unfug erzählt und endlich erfährt Bond Madeleines erstes Geheimnis. Sie wusste die ganze Zeit, wer der Antagonist ist. Die Sterne stehen günstig, dass sie das beide verbockt haben. Ich habe jetzt keine Agentenfähigkeiten, doch so zu versagen schaffe selbst ich. Jetzt darf auch Blofeld seinen Stoffwechsel als eine vergangene Aktivität betrachten und endlich hat Lucy den Mord an seinen Eltern gerecht. Ende gut, alles gut. Möchte man meinen. Doch der miese Peter will einfach nicht aufhören. Madeleine versteckt sich inzwischen in ihrem geheimen Haus in Norwegen, wo damals Lucy ihre Mutter getötet hat. Sie baut wahrscheinlich darauf, dass sie in all den Jahren die Adresse vergessen hat. Bond folgt ihr, um ihre Beziehung wieder ein bisschen aufzufrischen und lernt ihre Tochter Madeleine kennen, die überraschenderweise dieselben blauen Augen wie James besitzt. Er hat mir gesagt, du hast mich nicht verraten. Zufälle gibt es. Bond findet heraus, dass Lucy auf der Insel der vergiftete Garten die Vernichtung der Führer der Welt vorbereitet. Es gibt 1000 Gründe, warum wir diesen Mann finden müssen. Dieser hat das geheime Haus via Google Earth nun doch gefunden, greift an und entführt Madeleine und Mathilde, während James einer Wanderung durch Norwegen frönt. Unser Held scheint langsam alt zu werden. Bond und 007 infiltrieren problemlos die Insel, auf der nicht einmal aus Versehen eine Wache positioniert wurde. Lucy will ja nur alle wichtigen Persönlichkeiten der Menschheit vernichten und darf somit jede Nation seinen Feind nennen. Wozu dann Wachen aufstellen? Sie wissen, wie der unsichtbare Vogel funktioniert? Nein, keine Ahnung. Derweilen versucht Lucy mit Madeleine und Mathilde irgendeine tiefgreifende psychologische Geschichte aufzubauen, die sich wohl am Teletubby-Syndrom inspiriert hat. Zumindest ist Mathilde ganz witzig. Gefällt es dir hier? Nein. Waldo scheint das Wort Massenvernichtung nicht ganz verstanden zu haben und wird endlich von 007 vom Leben abgemeldet. Bond muss sich vor Lucy ganz schön erniedrigen, der später Mathilde die Entscheidung überlässt, ob sie bei ihm bleibt oder doch lieber zu ihrer Mami geht. Kannst du gehen. Langsam hege ich den Verdacht, dass dieser Körperklaus nicht alle Tassen im Schrank hat. Bond befiehlt, die gesamte Insel zu bombardieren, doch wird von Lucy mit auf Madeleines programmierte Nanobots infiziert und muss sich für seine Familie opfern. Schluchz. Den Link für mein neues E-Book mit Kessel und Besen findet ihr in der Beschreibung. Mit einem Kauf, einem Abo und einem Like würdet ihr mir sehr helfen. Doch das Wichtigste, liebe Kreativskeptiker, segel immer straff halten und auf zum Horizont.